Aber ich glaube, mit Spielemagazinen sieht es nicht mehr so sonderlich gut aus. Oder? Das ist doch alles mittlerweile online. Eben, du musst quasi irgendwie was Neues irgendwie finden, was noch in der Art noch nicht gab. Also früher war ja in den 80er Jahren war ja Spielemagazin, also durch die Happy Computer und so weiter, war es ja eigentlich nur eine Beilage, hat es ja keiner als echte Marktlücke gesehen. Und vielleicht finden die ja was. Heute ist es so, dass die Jugend ihre Handyrechnung bezahlen muss. Die haben gar kein Geld mehr für Spielemagazine. Stimmt. Ja gut, und dann kommt ja auch wirklich dazu, dass du in Anführungszeichen kostenfreie, kostenlose Online-Portale hast, die auch Spiele-Reviews zeigen und so weiter und so fort. Du kannst ja auch bei GameStar.de zum Beispiel direkt die Sachen schon angucken. Du kannst dir die Spielelösungen, die früher in den Heften abgedruckt waren, auch die kannst du mittlerweile online dann auch schon teilweise diskutiert in den Foren dann nachlesen. Das gibt's alles zum größten Teil online und deshalb gehen halt die Absatzzahlen dann zurück. Und umsonst. Ja, wenn du es jetzt andersrum siehst, die ganze Werbung, die damals in den Zeitschriften drin war, Du hast ja jetzt im Web. jo, bloß mit dem Unterschied, Ja. dass du kein Geld mehr in die Hand nehmen musst. Der Unterschied ist aber, die Werbung kannst du heute ausblenden. Dann kannst du natürlich auch andersrum wieder sagen, dass das, was dort an Mehreinnahmen war, das ging dann für die Druckkosten drauf. Ich meine, gut, jetzt in diesem Bereich kenne ich mich natürlich ziemlich schlecht aus, aber ich gehe mal davon aus, die Druckkosten werden doch bei so einem Magazin gar nicht die größten oder höchsten Kosten gewesen sein, oder? Waren das nicht eher die Gehälter von den Redakteuren und so weiter? Ich meine, das muss ja auch vorbereitet sein. Ich, wie gesagt, ich kenne Ja, mich da nicht aus, die deshalb. haben doch Naja. fast nichts gekriegt, oder? Hungerlohn dort gearbeitet. Jo, und heutzutage ist das ja auch noch so. Weiß nicht, also irgendwie war das damals, also Boris und Konsorten, die waren ja früher in zarten Teenie-Alter böse gesagt. Also die waren froh, dass sie so eine coole Sache machen durften. Und ihre Ja. Eltern haben quasi sie da versucht rauszukriegen. Wie rauszukriegen. Ja, also nachdem wir was Anständiges machen. Hallo, Gärtner, Rechtsanwalt. Ja. Mein Sohn testet Spiele. Ja, aber was auf jeden Fall im Moment immer noch ganz gut geht, sind halt mittlerweile Retro-Magazine. Da sind mir tatsächlich auch schon mal bei uns im Realmarkt zum Beispiel welche aufgefallen, eben entsprechend Retro. Dann gibt es zum Beispiel das Return-Magazin. Was jetzt demnächst neu kommen wird, ist eine von Spenden unterstütztes Retro-Magazin, das Load-Magazin. Was ich ja ganz cool fand, ist, dass da tatsächlich Chris Hülsbeck einen Spruch losgelassen hat, so ein Audiogruß, sage ich mal. Und falls ihr kennt, den Rodney Sachs, der hat sogar auch Grüße da rausgeschickt und man soll doch das Magazin unterstützen. Fand ich cool. Das Buch habe ich damals meinem Bruder aus dem Kreuz geleiert. Welches denn? Das Programming the Z80 oder das Yep. Programming the 6502? Z80. Ja. Weil ich ja diese kleinen Loader-Programmchen auseinandernehmen musste, weil ohne die konntest du ja nichts von einer Kassette auf Diskette Ja. umschippern. Weil mein Problem damals war halt, ich hatte von einem Siemens Techniker ein doppelseitiges 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk vermacht bekommen. Dann hattest du deine ganzen Sachen auf Kassette und wolltest das natürlich auf Diskette haben, ging ja viel schneller. Aber der Loader musste dann an einer Adresse umgebogen werden, damit das Hauptprogramm an die richtige Adresse vom richtigen Device geladen wird. Und da musstest du mit Assembler ran. Und dann kam Klein Bernie, wie alt werde ich damals gewesen sein? 14? Zum großen Bruder, 11 Jahre älter. Du, kann ich mir mal deinen Rodney Zex ausleihen? Was willst denn damit? Und dann habe ich mit DDT rumgebastelt. Oha. Ja. Lang, lang ist's her. Und das Fieseste, was ich dort hatte, war selbstverändernder Code. Das war derbe. Das heißt, ein Assembler-Programm, was sich bei jedem Schritt selbstständig verändert hat. War cool. Ja, das sind also die Loader-Programme mit dem selbstmodifizierenden Code, die sind natürlich ja spannend gewesen. Aber wenn du irgendwann mal gefunden hattest, an welcher Stelle denn das Programm dann komplett im Speicher liegt, ja, dann konntest ja dann sowieso du dir in 3 Sekunden hast du einen neuen Loader geschrieben, ne? Ja. Das war ja trivial, ne? Du brauchtest die Einsprungadresse, weil es relativer Code war, und dann den Load-Befehl und gut ist. Ja. Aber so lernt man programmieren. Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat ja auch viel ausgemacht, dass ich zum Beispiel die alten Listings aus den Magazinen abgetippt habe. Ja, also ich meine, das macht tatsächlich viel aus. Und dann kommt irgendwann, probierst du das aus und dann steht dann doch, obwohl dann gab es ja später den Checksummer, aber irgendwann steht dann doch damals Syntax-Error, das und das. Und dann guckst du rein und denkst dir, Mensch, klar, das und das. Ja. Und so hast du dir dann nach und nach tatsächlich die einzelnen Befehle beigebracht, hast gesehen, wie andere das machen und dadurch dann auch gelernt. Ja, also ich erinnere mich noch, als wir es gestern, also den ersten Rechner, der war gar nicht mein Rechner, das war ein VC20. Und da saß ich da mit dem Kollegen, der den zum Weihnachten geschenkt bekommen hat, stundenlang da, und dann haben wir Listings eingetippt, einer hat diktiert, der andere hat getippt. Und das Fiese an der Sache war, die Datasette gab's erst zum nächsten Weihnachten. Das heißt, irgendwann musstest du schweren Herzens die Kiste ausschalten und dann war Bam Bam. Wow. Das hat immer sehr, sehr weh getan. Und irgendwann war es mal so, dass der Fehler, warum das Ding nicht gelaufen ist, war, es hat ein Printbefehl gefehlt. Und nach diesem Fehler war es so, dass der andere, der es irgendwie nicht richtig geblickt hat, was wir dort gemacht haben, spielen konnte, aber von dem Code, das war nicht so seins, hat er jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, vielleicht fehlt ein Printbefehl. Ja, aber probier doch mal, vielleicht fehlt ein Printbefehl. Und, der Running Gag. Ja. Aber das fand ich witzig, weil mein erstes Listing, was ich auf dem CBC eingetippt habe, das war, glaube ich, CBC International, irgendwie so ein Pong-Teil, hat nicht funktioniert. Da konntest du mit 2 Joystick konntest du eben Pong dann steuern. Und dann hat meine Mutter sich dazugesetzt, weil sie gesehen hat, wie ich verzweifelt war, und hat mit mir jede einzelne Zeile durchgegangen. Und dann war ein Komma-Fehler. Also ich habe quasi statt ein Komma habe ich einen Punkt hingesetzt. Und dann lief's. Ja, das ist faszinierend. Da hatte ich auch noch ein Erlebnis der dritten Art. Wir hatten für den CPC ein Freeze-Interface. Kennst du das noch, Tim? Ja. Dieses Multiphase 2, ja, ja, oder? Genau, ja. So hieß das. Das musstest du ja dann so mit einem Platinenstecker hinten reinstecken und dann hattest du so einen roten Knöppel und dann konntest du den Speicherinhalt zwischenspeichern. Genau. Das hat nicht funktioniert. Damals war ich beim Freund und irgendwann hat die Mutter dann gesagt, ach komm, gib mal her. Und wir so, und sie dann so ein bisschen spülig und wir so, und sie dann so Kontakte gereinigt, ich probiere jetzt mal, ne? Und wir dann so, jetzt funktioniert's. Oh. Ich meine, ich habe ja heute auch gelernt, wie das Musizieren von morgen aussieht. Oh. Erzähl. Die Firma Propellerhead hat ihr neuestes Werk für das iPhone vorgestellt und haben dort gesagt, ja, wir haben ja viel gelernt, weil auf diesen Devices wird ja ganz anders mit der Software umgegangen als sonst. Und dann haben sie schon eingangs gesagt, ja, wir haben jetzt hier für die Präsentation 3 Minuten Zeit. Und das ist ja auch ungefähr die Zeitspanne, in der man da also gerade mal was zusammenzimmern will, ne? Und dann haben sie gezeigt, wie man also in 3 Minuten sich ein Beat, ein Bass und ein Lied zusammenklickt. Und ja, das ist dann so das Musizieren der Zukunft. Ja, demnächst die Charts werden kommen. Ja, wirst du dann ja, 3 Minuten Lieder haben. Das erinnert mich so an GTA, wo dann in der Werbung lief, das war dieses, das war glaube ich in Vice City. I created this just by pressing a button. Das Lied geht 5 Minuten und wurde in 3 Minuten produziert. Ja, so in der Richtung, ja. Do I mean what you mean Button oder sowas? Nein! Ah! Nein! Doch! Was? Er! Nein! Ich! Ja, das sind die wichtigen Nachrichten des Tages. Ich habe jetzt ja gehört, dass Google dieses SEO-Verfahren bestrafen will. In den nächsten Tagen, ja. Genau. Und da bin ich mal gespannt, denn nächsten Monat, also ich bin in der Gesellschaft für Informatik mit drin, und nächsten Monat ist ein Beitrag oder ein Vortrag zum Thema SEO. Mich würde es ja tierisch freuen, wenn bis dahin Google dieses Teil aktiviert hätte und man den guten Mann, der das dann da machen wird, mal ein bisschen ausquetschen könnte, so nach dem Motto, wie funktioniert doch jetzt gar nicht mehr laut Google. Oh, das ist böse. Ja, Moment, aber wenn du das jetzt mal auf pubertierende Teenager überträgst, nämlich? Dann wäre Google doch ein Mädchen. Und Google sagt dann, ich finde Jungs mit Justin Bieber Figur unheimlich toll. Dann kommen alle Jungs an, waren beim Friseur, haben Justin Bieber Frisur. Und dann sagt das Mädel, nee, das ist jetzt out. Ja, ja, das ist ja klar, aber jetzt kurzfristig nach der Änderung mal so einen SEO-Menschen befragen. Ja, der kotzt wahrscheinlich, Stichwort Google Plus und die ganze Geschichte, der kotzt wahrscheinlich damit schon längst. Jo. Ja, Moment, ich meine, das ist doch genau dasselbe, als wenn du ein Template-Menschen für, was weiß ich, ja, WordPress, kurz nachdem die neue WordPress-Version rausgekommen ist, wo die ganzen alten Templates nicht mehr für passen, und dann fragst du den, ja und, wie ist es jetzt mit Template-Creating? Hä? Muss der auch sagen, ja, Moment, neue Version, neues Glück, müssen wir uns erstmal angucken. Ja. Wird so ähnlich sein wie früher auch, aber Ich sag mal, das mit den SEO, also weiß nicht, ob das so relevant wichtig ist, weil, sag ich jetzt mal, es kommt halt drauf an, wenn du als nur eine Webpage hast, die nur durchs Finden gefunden wird, dann behaupte ich jetzt mal, hast du irgendwas falsch gemacht. Sage ich jetzt einmal so. Bei einer heutigen Zeit. Ja, und ich meine, es gibt ja auch SEO und SEO, ne? Ja. Eben. Also, es gibt die Leute, die also ihren Content so aufbereiten, dass Google den möglichst gut verarbeiten kann, um es jetzt mal neutral zu sagen. Und es gibt halt die Leute, die dann sagen, ja, und hier Linkfarm und hier Click-Generator und ich habe dann noch ein Abkommen mit der mir so und so viele Klicks rüberschickt und bla und blub. Und das ist dann nochmal was anderes, ne? Also das finde ich auch, dass solche Seiten bestraft werden, weil wenn du sag mal, du suchst jetzt nach, keine Ahnung, nach Google-Hupf oder sonst irgendwas und du kommst auf eine Webseite raus, wo definitiv Google-Hupf angeblich draufsteht und du stellst fest, dass das nicht draufsteht, dann ist es eigentlich gefaked und das finde ich einfach, sollte man bestrafen. Das ist okay. Ja. Ja. Aber alles andere, also Naja, aber ich meine, letztendlich ist es doch so, dass man selber ja auch von der Suchmaschine erwartet, dass sie irgendwie den relevanten Content dort raussuchen. Ne? Ja. Also ich hab's mir letztens ja mit meiner Frau ganz, ganz bös verschissen. Oh. Ja, weil sie hat jemanden eine CD geschickt mit ihrem neuen Song und hat sich dann darüber beklagt, dass der sich ja gar nicht gemeldet hat. Kennt sie so ein kleines bisschen. Und ich habe dann also auch gemeint, was erwartest du? Im Prinzip ist es Werbung. Oh, dann war aber Polen offen. Aber im Prinzip ist es doch so. Ja. Also wenn ich jetzt jedem von euch meine neue CD zuschicke, ist Werbung. Oder? Ich wär zufrieden, weil ich weiß ja, welche Qualität ich erwarten kann und ich würde sie anhören und würde dir Feedback geben, aber das ist was anderes. Ja, aber weil wir uns relativ gut kennen und aber wenn wir jetzt zweimal miteinander zu tun gehabt hätten und zusätzlich noch 10 E-Mails ausgetauscht hätten. Dann ist es no? Werbung. Ja, das ist ja okay. Ja. No? Mhm. Da kannst du dann nicht erwarten, dass dann also großartig Feedback zurückkommt. Die Erwartungshaltung ist da halt immer unterschiedlich. Ich finde es, um nochmal auf diese Hologrammgeschichte zu kommen, da ist es ja natürlich so, da können die Plattenfirmen dann endlich auch noch den Künstler loswerden. Jo. Und können dann also im Prinzip alle selber einsacken. Ja. Aber es gab mal in der damaligen Happy Computer, das war glaube ich so 84, 86, gab es mal einen Bericht, einen Artikel drüber, dass in der Zukunft es irgendwann mal computergenerierte Filme geben wird, wo bekannte Schauspieler dann dort, die schon verstorben sind, dort agieren werden. Also Moment, das war in der CT und das war ein Aprilscherz. Okay. Und zwar haben sie dort gemeldet, dass man jetzt also dann irgendwie so in der Richtung, man kann dann in Casablanca kann man dann die Schauspieler austauschen, dass dann Arnold Schwarzenegger da dann die Rolle von Bogart übernimmt und war so. War das mit Arnold Schwarzenegger nicht diese neuartige Videokompression, wo sie die Gesichtszüge werden komprimiert und da Arnold Schwarzenegger, bei dem ging das besonders gut, der hätte halt nur drei unterschiedliche Gesichter, die er macht. Ja, das kann durchaus sein, bei Till Schweiger wäre es noch einfacher, der hätte nur eins. Stimmt. Aber jetzt schau dir doch mal diesen aktuellen Film an, Tim und Struppi. Also der ist ja computergeneriert und so weiter, aber der ist ja mit Motion Capturing gemacht. Die Protagonisten dort, also die Schauspieler in Anführungsstrichen, bewegen sich ja dort sehr menschlich, weil es ja im Prinzip auch menschliche Schauspieler waren. Und darüber ist ja dann im Prinzip noch diese Tim und Struppi-Kulisse. Aber wenn du jetzt das Ganze noch realistischer machen würdest, so Final Fantasy-mäßig, das würde ausschauen wie ein richtiger Film. Das würde kein Mensch, also wie, das war, glaube ich, bei Tron. Bei Tron war der Anfang von dieser Geschichte, wo der Vater mit seinem Sohn spricht, da war der Vater, war computergeneriert. Aber man hat es schon gesehen, weil man es genau hingeschaut hat, weil ich denke mal, der typische 0815 Kinobesucher hat es nicht gemerkt. Mhm. Ja, die haben ja im Prinzip aus dem ersten Tron das Gesicht und so weiter von dem Jeff Bridges, genau, haben die im Prinzip das Gesicht tatsächlich von dem digitalisiert und dann auf den Kopf von dem Schauspieler dann draufgesetzt. Ich glaube sogar auf ihn selber, oder? Er hat sich selber gespielt. Wirklich? War dann wieder der Junge. Und wann ist dir das letzte Mal diese Technik bei den bei der Tagesschau aufgefallen? Ich habe da Jeff Bridges noch nicht gesehen. Ja. Du meinst, es wird schon jetzt gemacht? Ja. Also es gab dort einen Bericht, dass also bei irgendeinem Aufstand oder so ist hinterher rausgekommen, also die haben das noch nicht mal computergeneriert gemacht, sondern es war da, glaube ich, so, dass sie das real life gedreht haben, halt an einem anderen Ort. Und da kam dann hinterher raus, das ist gar nicht der und der Platz, sondern das ist ein Schauplatz irgendwo anders. Also quasi wie bei Running Man. Quasi wie bei Wake the Dog. Quasi wie bei der Mondlandung. Wake the Dog noch nicht gesehen? Nee. Ich auch nicht. Das ist große Bildungslücke. Ein köstlicher Film. Ein absolut köstlicher Film. Der war seinerzeit so weit voraus. So nach dem Motto, die Opposition ist dabei, dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten ziemlich eins vor Schienbein zu geben und der Medienberater, wir brauchen einen Krieg. Ja, wir haben aber niemanden. Uff. Oh. Ja, machen wir multimediamäßig. Und dann irgendwie so Schauspielerin, die dann also in so einer Szene für die Nachrichten auftritt, darf ich das dann auch in meinem Lebenslauf machen? Und dann, nö, dann müssten wir sie leider ausschalten. Also mit Kampagnen und so weiter, also wirklich bitter, bitter, bitter böse. Aber wahrscheinlich gar nicht so weit von der Realität entfernt. Mhm. Steht bereits auf meiner To-Do-Liste zum Anschauen. Der Film ist relativ unbekannt, aber sehr, sehr geil. Wann hat die Buchindustrie eigentlich den letzten Bailout gehabt? Weil eigentlich, wenn ich es mal so recht bedenke, muss doch eigentlich bei der Buchindustrie genau dasselbe vonstatten gehen wie bei der Musikindustrie auch. Weil mein Kaufverhalten in beiden Industrien ist ungefähr gleich. Null. Ja. Früher ziemlich viel gekauft und heutzutage eigentlich sehr wenig. Obwohl ich in beiden Bereichen keine Piraterie betreibe. Aber eigentlich müsste doch jetzt die Buchindustrie genauso den Aufschrei machen und sagen, boah. Aber gut, im Prinzip ist es ja so, dass die Musikindustrie ja genau dieselbe Schiene wie die Buchindustrie fährt, was die Abgaben angeht. Ja. Ne? So nach dem Motto, die Buchindustrie hat ja relativ schnell gesagt, also auf jeder Kopiermaschine, da kriegen wir unseren Anteil, weil da kann man ja geschriebenen Text mit kopieren. Auf den Trichter bin ich gerade eben erst gekommen. Interessant. Ist spannend. Ja. Weil wenn du es dir anguckst, es ist relativ parallel. Eigentlich müsste jetzt die Buchindustrie kriegt garantiert auch Abgaben von Amazon für so ein Kindle. Pauschal. Meinst du? Echt? Ja. Ja, pro Gerät, das verkauft wird, oder schon, oder? Könnte ich mir schon vorstellen, weil du kannst damit ja Text vervielfältigen. Doppelpunkt ist gleich. Also auf jedem deutschen Kopiergerät musst du ja irgendwie VG Wort und so weiter. Pro Kopie geht da an die Urheberrechtsgeschichten ein gewisser Betrag. Genauso bei der Musikindustrie. Für jeden Rolling kriegen die auch. Für jeden MP3-Player kriegen die Geld. Also ich habe heute habe ich einen Artikel gelesen, dass die Buchindustrie jetzt an Amerika langsam übergeht, DRM fallen zu lassen. Mhm. Also das wäre ja dann eigentlich dann so. Es ist interessant, weil genau genommen hast du dieselben Phänomene in beiden Industrien, aber in unterschiedlichen zeitlichen Abfolgen. Eigentlich ist die Buchindustrie in gewissen Bereichen, also gerade was die Abgaben, die Pauschalen angeht, waren sie vorher dran. Und der große Einbruch, der kam eigentlich bei der Musik früher. Ich würde sagen, der Unterschied besteht vielleicht auch darin, weil die Musikindustrie es ja noch gar nicht in der Art so lang gibt wie die Buchindustrie, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, also die Buchindustrie gibt es schon wesentlich länger, weil Gutenberg war ein bisschen vorher Herrn Edison. Eben, das meinte ich ja. Also sprich hat quasi dieses haptische Gefühl und so weiter, wollen die Leute, weil sie es ja so jahrelang kennen, nicht großmächtig missen, und der Umsprung oder der Sprung auf E-Book-Reader ist noch sehr zaghaft. Aber der Sprung von einer großen Schallplatte auf einer CD und dann irgend auf nichts, also auf MP3, ist relativ schnell eigentlich passiert, weil es vielleicht für die Leute unhandlich beziehungsweise nicht akzeptabel war. Sag ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja gut, aber da hattest du schon sehr, sehr lange, dass du mehrere Formate hattest, die miteinander konkurriert haben, und dass die Kunden dort sehr dran gewöhnt sind, so nach dem Motto, jetzt gibt's was Neues, das ist noch besser als das vorherige. Mal am Anfang waren es Wachszylinder. Ne? Schellackplatten, lässt grüßen. Schellackplatten, Vinyl, Kassette, CD. Und jedes Mal hat die Industrie nochmal verkauft. Es war jedes Mal besser, und beim Buch war es immer gleichwertig gut. Sage ich jetzt mal so. Also es gibt auch dort, es gibt das gebundene Buch, es gibt das Taschenbuch, gibt's auch so ein bisschen, aber es gab es nie, dass also du deine gesamte Bibliothek, dass du da eine Veranlassung hattest, alles nochmal zu kaufen. Eben, aber bei den CDs, also bei den Musiksachen war das so, jetzt eine noch bessere Beatles-Aufnahme. Ja, aber es liegt auch so ein bisschen in der Natur des Buches, weil es gibt wenige Bücher, die du mehr als einmal liest. Eben, also ist es ja auch dann mehr bezogen auf den Inhalt, weil der Inhalt eigentlich, also genauso wie bei wie viele DVDs wir zu Hause rumliegen haben und wie oft die angeschaut wurden, meistens ein bis zweimal, wenn überhaupt. Hier sind sogar noch original verpackt. Es gibt sogar, also die meisten Filme oder DVDs, die öfters angeschaut werden, sind einfach die Kinderfilme, weil dann der Sohnemann oder Tochter sagt, jetzt schauen wir uns nochmal zum 1000. Mal den neuen Barbie-Film an. Ja, super. Ja gut, ist halt so. Aber der Rest kaufst du eigentlich nur einmal, schaust ihn einmal an und verstaubt dann quasi irgendwo im Gestell. Also ist bei den Büchern ja auch so, eigentlich. Bloß bei Musik ist es anders. Musik hörst du immer und immer wieder. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch so logisch, dass du sagst, ich möchte da ich es immer und immer wieder höre, eine immer bessere Variante zu haben, die immer besser klingt. Ja, aber es wäre doch jetzt die Chance für die Buchindustrie, ihre Inhalte nochmal zu verkaufen. Dann könnten sie quasi so ein iTunes-Match-Angebot machen. Wir konvertieren jetzt ihre ganzen illegalen Bücher in legale, durchsuchbare E-Books. Wenn das Apple machen würde und dahinter stehen würde, dann würde es wahrscheinlich so passieren. Jo. Ja, aber ich meine, überlegst dir doch mal. Du kannst Olle Kamellen nochmal verkaufen. Und es ist relativ egal, was du da, zu welchem Preis du das da machst, du wirst immer noch verdienen, weil du kannst nur Plus machen. Wird doch momentan so gemacht. Bei Amazon, Kindle werden doch die ganzen alten Baccarat und die ganzen Romane, also Schundromane, werden doch wieder verkauft als E-Book-Variante. Mhm. Oder die, wie heißt es, Cherry Cotton oder wie heißt der? Dieser nicht Cherry Cotton, also diese Weltraumgeschichte da. Perry Roden. Perry Roden, genau. Nie gelesen. Ja, und da gibt's ja Millionen, also Tausende von Folgen davon und die gibt's jetzt alle auf dem Kindle. Von Anfang an, von Version 1, anno 1900, weiß nicht, 60 oder wann es halt die gibt. Ja, aber wir brauchen jetzt, wegen den Autoren, brauchen wir jetzt wirklich eine ganz knallharte Urheberrechtsverschärfung, weil also der Karl May, der kann sich ansonsten wirklich nicht mehr über Wasser halten. Ja, genau. Der ist doch schon längst unter Wasser, oder? Das ist doch die Argumentation, oder? Also im Prinzip machen die dort bereits einen ganz guten Reibach, würde ich sagen. Hatten sie und haben sie. Ja, ja, klar, logisch. Ja, ja, aber es geht dort um die Content-Verwerter, die mehr Rechte haben wollen, nicht um die Künstler. Die kriegen ja so nur ein Appel und ein Ei. Also nur ein Ei eigentlich. Nee, das Ei kriegen sie nicht mehr. Ah, okay. Den Appel aber auch nur zur Hälfte. Also das und. Die andere Hälfte ist dann die Vergiftete von Schneewittchen. Nämlich, dass sie dann auf ihre Kosten nach Schwerin ins Einkaufszentrum fahren dürfen. No? Ja. Ist Martin eigentlich noch lebendig? Martin, ich mach mir Sorgen. Tja. Nicht gemeldet. Ich hab Akku tot oder so. Ich muss mal in der Timeline hier schauen. Was schreibt er eigentlich noch? Steht immer noch im Taxi oder im Funkloch. Also ich habe als letztes geschrieben, Akku leer und es kam nichts zurück. Das war die Antwort. Akku tot. Sozusagen stalkst du ihn gerade. Genau. Über die Public Timeline, ja, genau. Ja, ich meine, diese Public Timeline ist ja das Projekt, ich mach's mal Stalker einfach. Du bist höflich. Ich schätze mal, er sollte dann... Ich weiß gar nicht, habt ihr das in der Schweiz so mitbekommen mit der Ariane Friedrich von wegen Stalking? Wer ist das? Das ist eine Hochspringerin, eine Deutsche. Mhm. Und okay. Die ist gestalkt worden. Da hat wohl dann irgend so ein Typ auf Facebook, der eine Mail geschrieben, hat da sich irgendwie ein Nacktfoto von sich da selber noch mit hin und bla bla und die irgendwie sexuell belästigt nach dem Motto. Und die hat dann gesagt, so, ich mach das jetzt öffentlich. Und hat es dann in Facebook reingesetzt und hat dann auch noch Anzeige erstattet. Hatte sie die Urheberrechte an dem Foto? Ich wollte ja gerade sagen. Ja, aber das ist tatsächlich... Wahrscheinlich ist es so, dass er sie jetzt verklagen kann und damit einwandfrei durchkommt, weil sie eine Urheberrechtsverletzung gemacht hat. Aber sie mit den Anschuldigen, dass er sie dort gestalkt hat, das kann sie nicht so recht nachweisen und da wird sie leider abgewiesen. Ja, gut. So läuft das doch heutzutage, oder? Dank der Mail. Also die hat tatsächlich den Namen, die Adresse und den Wohnort veröffentlicht. Was von sich? Ja, nee, von dem. Ah, ja, aber dann ist es ja quasi 1:1. Also dann ist sie ja auch so ein. Ja, aber es ist eine Verletzung eigentlich der Persönlichkeitsrechte. Und dann kommt noch hinzu, in diesen Orten, den gibt's auch nicht nur einmal, den Ort, wurden mehrere unter diesem Namen. Und der dickste Hammer eigentlich bei der ganzen Geschichte, bei den Sportlern ist es ja so, dass die entweder bei der Bundeswehr sind oder bei der Polizei. Und sie ist nämlich ausgebildete Polizistin. Jetzt muss man sich natürlich fragen, darf eine Polizistin ohne Richterspruch irgendjemanden an Pranger im Internet stellen, auch wenn natürlich da entsprechend das passiert ist? Oder sollte man nicht das wirklich über die Polizei gehen lassen und die ihre Arbeit machen lassen? Aber Moment, wenn sie sie denn machen. Eben, aber das ist der Privatmodus. Ja. Sie war ja dort als private Person unterwegs, oder? Ja. Mhm. Aber als Polizistin weiß sie, dass das eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts aller der Leute sind, die sie da angeprangert hat. Und wenn dann nur einer sagt, ich zeig dich an, dann hat sie ein Problem. Ich verstehe das, was ich so abartig finde. Ich war heute im Zug unterwegs und da hat jemand irgendwie erzählt, dass er irgendwie Spendengelder eingesammelt hat und dann haben sie das irgendwo in der Bibliothek, sie das Geld halt gezählt, weil sie wollten es nicht am Bahnhof zählen. Und dann hat er halt sich irgendwie so groß Zampano-mäßig quasi da aufgespielt, ja, wenn dann die Bullen das sehen würden und so. Und habe ich mir beigedacht, wenn du jetzt wüsstest, wenn ich jetzt eine Polizei wäre und ich sehe das und du stehst 3 Meter neben mir und erzählst es und das jeder kriegt es mit, also ich wäre vorsichtig, ich möchte solchen Aussagen. Das ist das gleiche wie mit Facebook. Mhm. Und das verstehen die Leute, erzählen heutzutage öffentlich, nicht nur in Facebook, sondern auch eben im Zug, Sachen und du stehst daneben und er weiß doch gar nicht, welchen Status du hast. Ja. Das finde ich so komisch. Ja, heutzutage wird man selbst im Kaffee belauscht. Stimmt, ja. Okay. Das kann natürlich auch passieren. Sogar mit Wifi und so hast du ja was geschrieben, Tim. Aber das verstehe ich nicht. Also es ist früher war das, also wenn ich im Zug unterwegs war, vor vielen, vielen Jahren, da wurde da nicht großmächtig geredet. Und heutzutage irgendwie, ja weißt du, ich habe in Facebook, habe ich da den und dann treffen wir uns da und dann am besten noch dann Telefonnummer und bla bla und so. Früher war das irgendwie nicht so. Oder ich erinnere mich dann nicht so dran, ich weiß es nicht. Wie war das bei euch auch so? Könnt ihr euch das so sagen? Früher hast du im Zug eher die Schnauze gehalten. Heutzutage ist da Halligalli. Also wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, dann habe ich früher da immer meine Hausaufgaben drin gemacht. Genau. Kurz vor der Schule noch. Am besten finde ich ja wirklich die Leute, die da lautstark telefonieren. Also bei manchen würde entweder gar kein Telefon reichen, so laut wie die brüllen, oder so ein Dosentelefon. Also, ja, aber ich meine, das sind die Tücken der Technik. Ich meine, früher war es so, das Telefon war in deinen eigenen 4 Wänden. Und wenn der andere gesagt hat, ich verstehe dich schlecht, dann hast du ein bisschen lauter geredet. Ja. Und genau dieses selbe Pattern führen die Leute jetzt mit dem Handy weiter. Ja, nur dass sie permanent der Meinung sind, man wird schlecht verstanden. Dabei kannst du heutzutage auch flüstern und die filtern das nach. Ich weiß das. Ich auch. Ich habe die unangenehme Eigenschaft, dass ich beim Telefonieren immer vor die Tür einer rauchen gehe. Ja, und da will ich auch die Nachbarschaft nicht mit unterhalten. Aber von wegen laut sprechen, da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt neulich mal wieder den Microman, falls er den kennt, den Film. Nee. Da geht's im Prinzip drum, wie ja Sinclair Computers entstanden ist und Acorn Computers. Also wirklich hervorragender Film von der BBC. Jedenfalls, da siehst du dann auch diesen Sir Clive Sinclair mitten auf einer Messe, hat seine Sekretärin dabei und er brüllt dann in der Gegend, und ich möchte, dass ich jetzt jedem schreiben, die Arbeit am ZX-Spektrum unterliegt absoluter Geheimhaltung. Blöd, dass dann so in der Messe einmal so über den ganzen... Ja. Aber es ist spannend, wie das alles damals abgelaufen ist. Also, dass die sich ja verkracht haben, dass dieser Curry vorher bei ihm dann gearbeitet hat und dann letztendlich aber Acorn Computers gegründet hat und wie die dann gegeneinander kämpfen und doch, ist nicht schlecht. Und ich hatte ein absolutes Déjà-vu-Erlebnis, als ich letztens da diesen ST-Emulator, Atari-Emulator runtergeladen habe und mal wieder Virus gespielt habe. Die Steuerung war genauso kacke wie damals. Jo. War das dieses 3D-Ballerspiel? Diese isometrische Anzeige? Ja, wo du dann mit der Maus im Prinzip ein Raumschiff dreidimensional, ja. So Vektorgrafik. Das kam ja auf dem Acorn als erstes raus. Im Basic. wo alle gesagt haben, haben will. War geil, ja. Und dann auf dem Amiga und so, und aber auf dem Archon war es, glaube ich, am besten, oder? Na komm, also das hättest du, wenn du es geschickt programmiert hättest, genauso auch auf dem Schneider hingebracht. Gab's das für einen Schneider, Tim? Nee. Oh, wüsste ich jetzt nicht. Elite gab's für einen Schneider. Ja. Ja, das ja, weiß ich. Das ganz große Problem beim Schneider ist ja gewesen, dass die ziemlich viele Spektrum-Ports gemacht haben. Ja, beides so Z80. Ja. Aber im Prinzip, wenn du hättest du von der Rechenpower mit dem Z80 so eine einfache Vektorgrafik auch hingebracht. Ja. Gut, es war ein bisschen Shading noch dabei, aber das hält sich dann doch ziemlich in Grenzen. Starglider für ein CBC lief doch relativ flüssig. Erinnere ich mich jetzt nicht dran. Ich habe den nur auf Atari gehabt. Also Starglider war, also ich kann mich auch irren, vielleicht waren es auch nur so 3 Bilder pro 5 Sekunden, ich weiß es nicht. Nee, also es gab auf dem CPC gab es einige Titel, die mit Vektorgrafik waren. Aber es ist halt bei Vektorgrafik so, wenn du geschickt programmierst, dann ist das nicht so rechenintensiv. Wenn du es natürlich ungeschickt machst, dann hast du dort, ne? Also wenn du da sagst, Vektoren, da mache ich jetzt Matrizenrechnung, hast du ja gar eine Chance. Ne? Ja, aber du hattest ja damals noch nicht mal eine Grafikkarte. Ja. Also schon spannend. Also mit diesen Tausende von Sternen und so, also schon toll. Ja, das war schon alles gefaked. Das ist schon klar. Habt ihr denn wenigstens den Quellcode von Prince of Persia runtergeladen? GitHub. Nö. Genau. Nee, aber ich hab's gelesen. Fand ich lustig. Darf man das denn? Er hat's auf eine Diskette gefunden, auf dem Dachboden, oder? Ja. Und sein Vater ist der Autor gewesen, oder wie war das noch, ne? Irgendwie so, ja. Aber das haben wir damals auch ziemlich gezockt. Aber den ersten Teil. Ja. Alles, was danach kam, kurz angeguckt. Ja. Bessere Grafik. Egal. Genau. Aber der lief doch auf dem Apple II, oder? Also ich habe das auf dem PC gehackt. Okay, aber ursprünglich, also wie Ultima, war auch Apple II. Ich meine auch, ja, Apple II erst und dann der Rest. Und dann in dieser Kiste waren ja auch ein paar Schneider-CPC oder Amstrad-CPC-Tapes. Und da hatte der dann aber nachher dann noch dazu geschrieben, das war wohl, also mit der CPC-Version hätten sie jedenfalls nichts zu tun gehabt. Es muss wohl unabhängig programmiert worden sein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Wieso? Die ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ach, weiß ich gar nicht, aber damit haben wir nichts zu tun, ist immer gut. Was hast du geschrieben, Tim, vor kurzem? Ist doch eine neue Version irgendwas gekommen auf dem CPC? Ein altes Spiel neu aufgelegt, was war das? R-Type. Ah, genau. Und Bubble Bubble. R-Type hab ich hier im Original. Hatte ich erst vor kurzer Zeit in der Hand. Habe ich also immer auf dem Gameboy gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Original, da merkst du wirklich, da ist ja der Autor im CPC-Forum aufgetaucht und er hat da mal gesagt, wie viel Zeit er dafür hatte. Er hatte halt 20 Tage, um das zu konvertieren. Haben sie ihm Zeit gelassen. Und er war da nie glücklich drüber und mittlerweile haben sie Scharte jetzt ausgewetzt und der hat den Quellcode rausgerückt und die haben das Spiel halt nochmal so richtig geupgradet. Sogar das Intro vom Amiga mit reingebracht. Ich habe dem Hülsbeck das zwar mal geschrieben, aber es kam keine Antwort. Okay. Du müsstest wahrscheinlich das über Boris schicken, weil der hat da eine sehr gute Verbindung zu ihm. Ja. Und wenn er das cool findet, dann findet er es auch cool. Aber der ist doch eher C64-Fan, oder nicht? Stimmt, ja. Ah, dann dem schreibe ich doch dann nicht. Ja, ich meine, zumindestens nicht ohne vorher vorauszuschicken, hast du mal einen C64, ich brauche noch einen Türstopper. Jo. Dann ist er garantiert dein Freund. Und dann kommt dann zurück. Dein Schneider könnte ich aber gut als Druckerspuler missbrauchen. Ja! So ging das doch früher, oder? Ja, genau. Ich würde aber dann jetzt eher was schreiben. Hast du nicht mal einen goldenen C64? Braucht noch Brennholz fürs Lagerfeuer. Wir wollten schon mal einen goldenen ansprayen und dann mal verbrennen und haben uns dann aber doch, bisher haben wir es noch nicht gemacht. Na, das stinkt auch ziemlich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ein C64 kriegst du ja heute schon im Joystick eingebaut. Richtig. Stimmt. Von der Jerry. Mhm. Und Martin trinkt gerade wieder Red Bull. Werbung. Solange ihr keine angefaulten Äpfel anzündet. Ach, das kriegen wir auch noch hin. Martin hört sich aber ziemlich fix und fertig an, oder? Nach 2 Stunden Taxi? Ich bin fit. Und Gronkh dabei oder so. Der kam auch noch vor, ja. Doch den Taxifahrer bespaßt. Nee, aber die anderen heutigen Teilnehmer, bis auf eine Person, waren alles sehr, sehr versierte Minecraft-Spieler. Und die kannten kein Gronkh? Nee, weil die spielen die ganze Zeit, die kommen nicht zum Gucken, wie anderen spielen. Okay. Da war keine Zeit für. Ich wollte das Ding jetzt auch schon kaufen. Allerdings steht auf der Webseite dann auch drauf, ja, sie müssen mindestens einmal online sein. Hm. Ach, die alte Leier wieder von den komischen Dingen. Ja. 27.277.819 Leute haben sich da registriert. Mhm. Und 5,6 Millionen haben da bezahlt. Der verdient, glaube ich, täglich 1 Million. Okay. Da kommt er sicherlich schnell hin. Und das Ganze ist in Java programmiert. Mhm. Aber es ist verflucht geil gemacht. Muss man schon sagen. Also der Kollege, der jetzt gerade 10 Tage, glaube ich, in Holland war, in Ferien, hat da während des Aufenthalts eine Achterbahn gebaut, die war wirklich cool. Also hat Spaß gemacht. Jo. Was der hat in den Ferien hat der Minecraft gespielt. Unter anderem. Ja. Da hätte ich was Besseres vor. Aber gut. Das ist so Abendunterhaltung während dem Quatschen mit anderen. Sind alles ein bisschen Geeks, Nerds. Wie hat der eine geschrieben? Wer sich Geek nennt und eine Mac benutzt, ist kein Geek. Punkt. Ach. Tja. Erwischt. Definitionssache. Ah, okay. Ja. Und sonst, wie war's sonst, Martin? Erzähl. Sehr interessant und sau lustig. Wir waren dieses Mal zu viert und hatten einen riesen Gaudi. Fangen wir an? Nein. Wir haben ja schon angefangen. Wir haben ja so viele Themen schon diskutiert und so. Wie machen wir es am besten? Welches Thema hättest du denn gern als erstes, Martin? Also ich kann dir auch die Themenauswahl sagen. Also einmal Holo-Video, Facebook-Mailadresse, Silberplatte. Super. Dann AWS Marketplace von Amazon, Microsoft und Facebook verkünden Patentdeal. Patentdeal, ja. Google Drive geht online, war ja gestern. Und dann Ips-Heft kommt wieder. Was denn, kennst du Ips? Schon wieder kommen sie. Muss man sagen, ja, ist schon der zweite Relaunch. Genau, war doch vor ein paar Jahren, nicht mal so lange her, war da ein Relaunch. Und dann haben sie es eingestampft wieder, ja, genau. Ja, die Urzeitkrebse etc. Das sagt ihr da zuerst. Genau. Urzeitkrebse. Wie ist es jetzt? Seit 86 kriegen die verdammten Biester nichts mehr zu essen und die müssten doch schon längst verreckt sein, oder? Oder habt ihr da noch gefüttert? Nicht. Also, die stinken doch, wenn du die ganze Zeit die noch im Eimachglas hast. Ich hatte die leider nie. Ja, ich hatte sie, aber mir sind sie eingetrocknet und dann habe ich sie weggeschmissen. Bernie, wie ging's deinen? Mörder. Ich glaube, da ist überhaupt nichts passiert. Also wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich die bei uns mal ins Aquarium gekippt. Oh, dann wären sie gefressen worden. Wahrscheinlich schon. Aber Martin, bei dir hat was gekrabbelt? Ich hatte da so ein kleines Mikroskop und da hat was sich bewegt, ja. Aber vielleicht habe ich auch nur geblinzelt, währenddem ich es gesehen habe. Keine Ahnung. Okay. Wirklich? Wer von euch war denn so Ips-Fan und hat jede, kann das einmal im Monat oder war das alle 14 Tage oder wie war das? Wöchentlich kam das, glaube ich, oder? Ah, wöchentlich, das kann natürlich auch sein. Stimmt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber ich muss zugeben, also ich war jedenfalls derjenige, der immer das Geld dafür gekriegt hat und ich durfte mir das Magazin auch immer kaufen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe das Ding auseinandergerissen, also sprich das und habe dann auf die letzte Seite oder vorletzte Seite geschaut, was als Nächstes kommt. Mhm. Das war jedenfalls so meins. Und dann wurde erstmal das Teil da zusammengebaut oder was es auch halt immer war und dann wurden die Comics vernichtet. Wie war das bei euch oder habt ihr das so nicht gemacht? Ja, was als Nächstes kommt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das war wichtig, das war die Essenz des ganzen Heftes, oder? Mhm. Also ich kann da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur noch, was ich da so, was so herausragend war, wo ich mich noch ein bisschen dran erinnern kann. Das waren irgendwie so dieses Mega-UFO, dieser Ballon da. Yeah. Der fällt mir ein, da gab es eine Sonderausgabe mit einem Radio. Mhm. Edelsteine, die man dann schleifen konnte mit seinem Fahrrad. Ja, genau, mit so einer Trommel, die du am Fahrrad dran machen konntest. Genau. Genau. Das UFO, was geflogen ist, also dieses komische Schwebeteil da. Ja, das war doch dieser Ballon, oder? Nee, das gab so einen kleinen Teller, der war so Handteller groß und da konntest du so ein UFO drauflegen und das hat dann mit der Batterie angefangen zu schweben. Das hatte ich nicht. Ich weiß nicht, so viele hatte ich nicht. Bei mir war es dann eigentlich auch so, als ich dann größer geworden bin, habe ich da angefangen, Computermagazine zu kaufen. Also das, ja. Ich hatte da eine ganz traurige Kindheit. Das ist kein Gipfel. Ich bin da aufgewachsen, wo der Original Heidi-Film spielt. Vom 1952, der Schwarz-Weiße, also am A der Welt. Da gab's weder Kiosk noch sonst was, auch Ips-Hefte nicht. Die gab's nur dann, wenn wir Großmutter vaterseits besuchen gingen. Die hat am Kiosk gearbeitet und da gab's jedes Mal einen riesen Sack voll Süßes, so Fünfermocken und wie die alle hießen und eben ein Ips-Heftchen. Aber dann schon ziemlich schnell kam dann Mickey Mouse dran, also hat's abgewechselt und nachher. Dann auch wieder ganz schnell ging es dann Richtung Taschenbücher. Die lustigen Taschenbücher hatte ich dann. Die gab's dann irgendwann auch mal, als ich ein bisschen größer war, dann auch bei uns auf am Ende der Welt. Mhm. Ja, nee, war das bei dir so? Möchtest du nicht outen? Möchtest du nicht drüber sprechen? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mit meinem Dad irgendwann mal in Ferien war und das war auch auf dem Plattenland und da gab's einen Laden, der das dann verkauft hat und da war ich dann also auch montags kam das glaube ich raus, ich weiß nicht mehr welcher Wochentag das war, auf jeden Fall, wenn der geöffnet hatte, war ich dann da auch schon da, ja. Irgendwie so. Öfters? Hm? Also hast du öfters dieses Heft gekauft oder war das nur so einmalige Sache? Nee, das war eine ganze Phase, aber so lang war das, glaube ich, auch nicht. Aber was ich jetzt mich frage, wenn die sagen, früher war ja die Zielgruppe so die Teenies, die kann man so sagen, so 12-Jährige, 14-Jährige, dann kam man ja dann in den anderen Gefilden, dann gab es ja dann so die Bravo oder so, oder dann eben Computerzeitschriften, je nachdem, wer sich da was gekauft hat. Aber sie wollen ja jetzt in Oktober dann dieses Magazin da neu rausbringen, auch mit Gimmick anscheinend, aber die Zielgruppe sind dann die 35- bis 40-jährigen Männer. Jetzt ja, Midlife-Crisis. Die gleichen, die es damals gekauft haben. Ja. Aber was, du kannst dort keine Agentenausrüstung und Morse-Tabellen und so weiter mehr bringen. Also ich frage mich, was kommt da? Ach so, unter Managern? Die dann unter dem Tisch vorne der Direktor irgendwie, ihr seid doch alles Luschen und unten ding, ding, ding, ding, ding. Ja, aber wenn die alle Ips lesen, dann wissen die doch das dann alle. Ach, der Direktor ist zu alt für das. Also das ersetzt dann die Apps, das ist Retro. Im Prinzip ist es doch bei Retro so, es geht nicht um den Inhalt, es geht um das wohlige Retro-Gefühl. Genau, das Gefühl, genau, das ist, um das geht's ja. Also dich zurückerinnert fühlen an die Zeit, wo man noch klein war und eben, wie du sagst, das Heft aufgerissen und schnell schauen, was hinten kommt oder was das nächste Mal kommt, das Gefühl, das muss wieder zurückkommen. Aber geht euch das nicht auch so? Also wenn ich jetzt ein neues Moleskin kaufe, dann ist für mich der Faktor dieses Aufreißen, das ist so gigantisch und wenn ich es aufgerissen habe, dann ist das Moleskin ja eigentlich gar nicht mehr so interessant. Oder geht mir das nur so? Deshalb kaufe ich Apple-Geräte. Da ist das Aufpacken Spaß und das danach auch. Nee, aber ich habe noch nie ein Moleskin gekauft. Also fang damit bloß nicht an. Das ist wie bei ein Überraschungsei. Da esse ich nur die Schokolade. Mittlerweile der Rest wandert im Kübel. Entschuldigung, Bernie. Ist Moleskin eigentlich eine Tochterfirma von Tupperware? Lebenslange Garantie und so? Nee, wieso? Die haben keine lebenslange Garantie. Mir sagt das überhaupt nichts. Was ist das? Töpferwehr? Nein. Ja. Wie war das gerade, Martin? Auf gut Deutsch, Tupperware. Genau, ihr im Norden nennt ja da irgendwie Tupperware. So cool. Gut, ihr dürft ja als einziges Land, das ist ja hässlich, dürft ihr ja nicht lebenslange Garantie bieten. Jedes Land auf der Welt hat... Ja, das ist behämmert. Das ist einfach Deutschland. Übrigens, ja. Martin, du hast genau die gleiche Küchenabrolle in grün wie wir auch. Von Tupperware, ich habe sie in blau übrigens. Nee, in blau. Okay, dann habe ich... Habe ich Instagram gemacht? Okay. Dann ist ein Filter drauf, dann schaut's grün aus. So nach dem Motto, wie war das mit der Privatsphäre? Nein zum Thema. Thorsten, du verlässt hier gerade... Das ist Produktplacement. Ah, shit. Mollys kennst du nicht? Also das sind so, da hat jemand gedacht, dieses Retro-Feeling, früher Papier schreiben und so, dann wir quasi wieder neu auflegen und hat dann so Papierbücher erstellt. Und das wird jetzt seit 10 Jahren oder sowas exzessiv an alle Reichen und Schönen und Designer verkauft. Also wenn du ein Designer sein willst, dann musst du so ein Heftchen haben, weil dann bist du ein Designer. Also wie wenn du Mac hast. Wenn du Mac hast, bist du automatisch kreativ. Mac, Starbucks und Moleskine gehören doch zusammen. Richtig. Das ist die Zielgruppe. Also wenn du in einen Starbucks reingehst, du setzt dich dort rein, du klappst dort gemütlich dein Samsung Netbook auf und legst rechts außen noch so ein Leuchtturm-Notizbuch hin, dann schauen dich alle mit großen Augen an und wenn du dann noch einen Tee bestellst, dann bist du Außenseiter. Muss man machen, habe ich mal gemacht. Hipsterbude. Du bist da böse angeschaut, wirklich. Und dann, wenn du noch ein Blackberry auf dem Tisch liegen hast, dann, dann lachen sie eh nur noch. Schlimm. Weil wir haben heute Abend auch ein freilebendes Rim gesehen. Entschuldigung, Bernie. Ein freilebendes Rim ist gut. Ja. Aber ich meine, klar gucken die dich dumm an, weil ich meine, das sind die coolen Leute, die es ein bisschen anders machen als die Masse. Ja, genau. Oder? Welche Masse? Apple hat ja immer noch... Ist das nicht die Definition von Hipster? Genau, ja. Stimmt, ja. Früher war es ja so, da hast du den Apple-Notebook aufgeklappt und alle haben dich ausgelacht. Weil du dieses komische Betriebssystem verwendest und heutzutage, wenn du eben dann irgendwas anderes verwendest, also ob das jetzt Windows oder Linux ist, dann wirst du ausgelacht, weil du kein Mac hast. Das Gute wird gewinnen. Linux. Oder hat gewonnen. Ja, Moment, Martin. Also ich habe auf macOS gewechselt, seitdem da ein BSD drunter ist. Was für Intelligenz. Mhm. Ich war vorher schon dabei. Ja. Kann man machen? Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Mhm. Wir kommen vom Thema ab. Wieder. Um zum Thema zurückzukehren. Martin, wie war denn das damals? Du warst einer der wenigen, der einen Power-PC hatte, der so viel besser war wie diese Intel-Kacke von Windows. Doppelt so schnell. Mindestens. Ich muss dazu sagen, ich habe Wir haben den Mac genutzt, weil wir einen unserer Dorflehrer, Oberstufenlehrer, war gleichzeitig bei LaTeX, das ist so ein Schweizer Reseller von Apple, angestellt, und durch den hatten wir immer die aktuellsten Mac im Schulzimmer stehen. Wir hatten teilweise wirklich fast jedes Jahr teilweise noch mehr neue Macs bekommen.